Okay, bitte aufhören. Bitte hört auf. Ich höre nicht mehr. Quasi-Trip. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Quasselstrip Podcast. Wieder mit wunderbaren Gästen und einem wunderbaren Thema. Thema lautet heute Metaphorik und Symbolik. Und die Gäste sind der leicht vergessliche Asen. Oh, ich kann mal zuerst, ich fühle mich geehrt. Ja, das kennst du nicht oft, dass du zuerst kommst. Jetzt? Und eigentlich kennt er es selber. Ja. Dann haben wir den feinen Lixor. Was? Ja, warum komme ich als letztes? Ja, das Beste kommt zum Schluss, Mann. Ja, und der ist okay. Sich gekränkt fühlende Igeljäger. Ich bin der Beste. Ja. Deiner Meinung nach. Was? Ich habe das letztens in der Statistik gesehen. Beste Menschen. Ja, dann muss es stimmen. Platz 1, Igeljäger. Wo hast du das gesehen? Auf MyAnimeList oder? Die habe ich mir gerade eben ausgedacht, aber ich habe schon eine das Stimme war auf seinem ich. Strawpoll, den er selbst gemacht hat. Exakt. Alle Antworten waren ich. Ja. Ja, darum so viele Stimmen. Alright. Es gefällt mir schon wieder, wo das hier sich thematisch hin entwickelt. Aber versuchen wir zumindest anfangs beim Thema zu bleiben. Metaphorik und Symbolik. Damit wir eine halbwegs sinnvolle Diskussion führen können. Na gut, das wird eh nicht passieren, aber vielleicht so zum Was du uns Einstieg. Zutraust, das ist enttäuschend. Ja, ich believe halt in die Menschheit. Verzeih believe mir. It. Ja, like believe the German it. Opening of my book. Ja, auch viel damit wir halbwegs sinnvoll diskutieren könnten, wäre es vielleicht nett, wenn wir mal für uns so festlegen, was denn wirklich metaphorisch ist, was für uns ein Symbol, eine Symbolik ausmacht und ab wann es zum Beispiel prätentiös ist oder pretentious. Gibt's das Wort? Prätentiös? Ich hab extra nachgeguckt. Drinks the beer from the glass. Das boring, das food, oh ja, sag's mal like it. Prätentiös. Okay. Okay, meine Frage war, ab wann ist es für euch eine schöne Metapher? Ab wann ist es für euch pretentious? Oder kennt ihr schöne Beispiele aus Anime, wo man das schön festmachen kann? Schweigen. Ich warte gerade auf, dass Igeljäger jetzt mit Evangelion anfängt. Ich glaube, darauf warten wir alle. Also, ja, bei Evangelion? Ich habe einfach nur gewartet, ob jemand was anderes vorher sagt. Pretentious wird es ja meist erst wirklich durch die Fanbase eigentlich, die dann wirklich in jede Kleinigkeit irgendwas reininterpretiert. Ja, oh. Und wenn da irgendwie eine Flasche umfällt, dass das für den Fall der Menschheit stehen soll und was weiß ich. Der Fall der Glasindustrie. Exakt. Was Evangelion halt angeht, ist es halt sehr apparent, wenn ich das mal in Englisch ausdrücken darf, weil mir fällt gerade das Wort nicht ein, ich habe Bientus. das ist auch sehr also, offensichtlich. Um mit uns zu reden, ja. Ja, sorry, ist Freitagabend. Don't judge me. Ist halt sehr offensichtlich. Nur wie viel davon jetzt tatsächlich auch zur Sache beiträgt, beziehungsweise irgendwie eine Art von Bedeutung hat, ist, sag ich mal, debattierbar? Fragezeichen? Es ist halt oft, dass Leute einfach den netten Herrn fragen, der das Ganze schrieb, und der sagt dann, oh, ich habe einfach nur geguckt, was cool aussieht und was cool klingt und hab's reingesteckt. Jetzt wird's eventuell pretentious. Was allerdings man auch dabei bedenken muss, ist halt so der Tod des Autors-Prinzip, wobei man dann irgendwie bedenkt, wie ist das Werk ohne irgendwie die Meinung des Herstellers des Werkes, weil er hat das Werk so erstellt, wie er es halt wollte, er hat es so hingestellt, aber wie es wirklich auf andere Leute wirkt, muss nicht unbedingt jetzt sein initialer Gedankengang gewesen sein. Ich meine, Leute können da wirklich alles Mögliche interpretieren. Ich meine, so allein schon Kunstwerkbilder können, was weiß ich, wie viele Emotionen in einem hervorrufen, ohne dass sie wirklich irgendwas aussagen jetzt direkt. Und da könnte man auch einfach sagen, ja, das ist nur pretentious und die Leute wollen einfach nur schlauer klingen, als sie sind, aber ich meine... Ja, im Prinzip meint es ja, dass, sag ich mal, einfacher Inhalt durch komplizierte Präsentation als etwas Besseres dargestellt wird, als es eigentlich ist. Also, ja. Sowas, was ich, ein Typ geht nach Hause, ist eine ganz einfache, in Anführungszeichen, Story, und dann wird das mit, weiß ich, irgendwelche Symbolik vollgeknallt, dass man dann denkt, oh, das ist ja so unglaublich toll, die Geschichte, aber im Prinzip geht's halt um, ja, quasi gar nichts. Daran habe ich noch nie irgendwas reininterpretiert. Ja. Ich finde halt, also, Evangelion ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, was sowas angeht, weil das halt oft so Bilder hat, die halt geil aussehen, aber eigentlich nicht mehr sollen als geil aussehen. Es ist aber schön, dass man da halt auch immer viel reininterpretieren kann, und ich denke, manches ist durchaus berechtigt. Also es gibt ja diese schöne Theorie, dass die Rebuild-Reihe zum Beispiel eine Fortsetzung, quasi ein Reset von der Welt ist, also nicht, dass es die ursprüngliche Geschichte nochmal neu gemacht ist, sondern dass die ursprüngliche Geschichte fortgesetzt wird in dem Sinne. Das ist halt schön, dass man sowas hineininterpretieren kann, aber es ist halt fragwürdig irgendwo. Ich hab eher gehört, dass halt einfach viele Leute sagen, dass es sozusagen Shinjis Traum ist, während er irgendwie, also das ist irgendwie so eine Art Welt, die er sich vorstellt, wie er sie gerne gehabt hätte. Weil das irgendwie teilweise auch, das auch nicht, weil die Girls zum Beispiel eben ein bisschen netter erscheinen, also zum Beispiel Asuka ist ein bisschen im zweiten Teil etwas, das auch nicht, attached zu ihm und nicht so abweisend und was weiß ich für komische Scheiße. Aber das ist halt, das ist wirklich so die Art von Überdenken, die man dann wirklich herausziehen kann aus dem ganzen Scheiß, die aus der Fanbase dann stammt. Ja, was ist jetzt dann als Gegenbeispiel? Habt ihr da ein gutes, wo man sagt, das ist halt eine schöne Metapher, die quasi durchgezogen worden ist oder die sehr gut funktioniert? Wenn du jetzt, kommt drauf an, was du mit Metapher meinst. Also wenn du jetzt einfach nur eine Serie, die Symbolik gut umsetzt. Symbolik? Mir wird FLCL einfallen. Ah, ja. Fuck yeah. Das ist ja auch im Prinzip eine Coming-of-Age-Story, also quasi über den Typen, der dann halt geistig erwachsen wird, mehr oder weniger. Da hast du dann auch diese ganzen Metaphern von wegen dieses Mädchen, das ihn dann trifft wie die Pubertät quasi. Und öfter sagen die dann auch von wegen Swing the Bat und so ein Scheiß. Da gibt's auch eine Analyse von Goat Jesus zu der ganzen Symbolik in der Serie. Das fasst das Ganze eigentlich ziemlich gut zusammen. Ja, wollte ich gerade sagen, weil wir wiederholen wahrscheinlich auch nur das, was Goat Jesus dazu zu sagen hat. Weil an sich, wenn man komplett nicht die Symbolik dazu irgendwie wahrnimmt, dann geht das komplett einem am Kopf vorbei. Aber wenn man es mal wirklich wahrnimmt, dann ist es echt deep, in Anführungszeichen. Weil es gar nicht mal so offensichtlich ist. Was ich jetzt tatsächlich genannt hätte, wäre Jinro. Also jetzt nicht zwingend auf... Das ist aber sehr offensichtlich, oder? Ja, aber es funktioniert halt trotzdem. Weil es nicht, sag ich mal, die Metapher ist jetzt nicht der Kern der Story, sondern es ist irgendwie, es ist unterstützend, es ist quasi begleitend zu der Story, die Story nochmal unterstreichen und sowas. Und da finde ich, ist Metapher richtig eingesetzt. Und Fälle wie zum Beispiel Evangelion, die für mich eher so funktionieren, dass es halt einfach Action-Filme oder Serie ist oder Charakterstudie, aber kein Anime, der auf Story geht oder auf Inhalt. Also, naja, also Evangelion geht nicht auch wirklich auf Story, ja, das ist klar. Aber wer auch den Anime anfängt und dann jetzt kommt eine fucking deepe Story, die mich aus den Socken hauen wird, der wird auch höchstwahrscheinlich enttäuscht werden. Weil der Fokus ist nicht auf der Story, sondern auf den Charakteren. Und die Story ist halt sozusagen ein drastisches, ich kann nichts unpretentious ausdrücken. Also es ist Mittel zum Zweck, sag ich nicht. Mal. Es dient dem Zwecke. Ja, um die Story tiefgründiger zu machen, reden die Leute da ja noch diese ganzen religiösen Bedeutungen und sonst was ein, was meiner Meinung nach alles Schwachsinn ist. Ja, das ist an sich schon. Und das ist pretentious. Bei Evangelion, wenn du da sagst, oh, da war ein Kreuz und das hat bestimmt was mit Gott zu tun und so. Ja. Was haltet ihr denn so, sag ich mal, allgemein von Metaphorik? Findet ihr das gut in Anime, wenn es dazu genutzt wird, Story zu erzählen, oder könnt ihr eher herzlich darauf verzichten? Also ich mag die Metaphorik in Bakemonogatari, weil Panties bedeuten Jesus. Nein, mein Scherz. Das war ganz. weil Panties beschützen die Jungfräulichkeit von Frauen und Jesus macht das auch. Was? Und wenn du die Höschen runterziehst, dann enthauptest du sie von Jesus. An sich finde ich Metaphorik und Symbolik cool, weil es gut eingesetzt ist, was es zu 90% der Zeit nicht ist. Aber es wird sowieso auch generell selten eingesetzt, wenn ich mir mal so über Anime jetzt im Generellen einfach nachdenke. Es kann sehr, sehr, sehr, sehr, sehr leicht falsch gemacht werden und pretentious. Und sehr, sehr, sehr selten halt gut gemacht werden. Ich meine, mir fallen auch überhaupt vielleicht, also nicht mal eine Handvoll Anime ein, die wirklich die ganze Symbolik-Schiene gut durchziehen. Und eine wäre davon vielleicht FLCL. Ja. Im also wenn die sich selbst symbolisieren die ganze Zeit mit den Headtails ja, und so. Also, alle Monogatari. Ich sag mal, Monogatari, ja? Wenn du alle Monogatari Seasons nimmst, dann hast du schon eine Hand voll, Junge, ja? Ich würde halt sagen, Monogatari übertreibt es ein bisschen mit der Symbolik, aber das gehört irgendwo zu Chef dazu. Die Sache ist bei Monogatari, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen was tatsächlich Symbolik oder Metaphorik darstellt und was einfach nur da ist, weil es Chef ist. Ja, das ist aber 90% der Zeit. Ich sehe kein Problem. Ja, das ist aber keine Symbolik. Das ist aber nur so, die reden gerade und nichts anderes natürlich. Passiert. Also ja. Lassen wir mal einen Eisturm hinter denen zerfallen. Ja. Weil halt. Und? Ich habe auch nichts dagegen. Ich sag nur, es ist eine Darstellungsart. Okay, jetzt müsste man halt, um das wirklich zu argumentieren, müsste man jetzt einzelne Szenen mal rausnehmen. Ich kenne auch nicht jede Szene aus Monogatari auswendig, aber hey. Aber Monogatari ist ein Anime, der auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, vor allem geschickt mit Gesprächen in Symbolik und so weiter umherspielt. Wenn wir es aber wirklich, ja. wirklich so jetzt uns ansehen, warum die das machen, ist es einfach, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu behalten. Weil ich kann mich noch ganz gut an die letzte Monogatari OVA erinnern, über diese roboterartige, blau-grünhaarige. Die ist auf jeden Fall auf dem Cover. Whatever. auf jeden Fall ist da so eine Sprechszene. Und im Hintergrund fällt einfach, also die laufen einfach so eine Art Eisschloss runter, kommen unten an, dann spricht's zusammen. In so einer, keine Ahnung, 5-Minuten-Szene. Und das ist einfach. Ich musste am Ende wirklich ein bisschen grinsen, weil ich einfach wusste, okay, die haben es echt nur da reingemacht, damit die Leute nicht irgendwie gelangweilt werden in dieser Gesprächsszene, die 5 Minuten lang ist. Ist aber legitim, würde ich sagen, weil Monogatari einfach ein sehr, sehr, sagen wir mal, exposition-starker Anime ist. Das ja. kann man sehen, wie man will. Ich habe jetzt nicht das größte Problem damit, ehrlich, aber ich habe schon öfter gelesen, dass sich Leute sehr stark darüber beschweren, dass sie einfach Monogatari nicht mögen, weil zu wenig passiert und das ist in Ordnung. Und wenn man dann solche Sachen einbaut, hey, ich lese das nicht als Symbolik für irgendeinen Schwachsinn, es ist einfach nur. Vielleicht ist das eine Referenz an Frozen gewesen, weil es eine Eiskarte war. Vermutlich. Rechne ich mal stark mit. Das ist ja, deswegen bricht sie auch zusammen, weil Monogatari so genial ist. In genialen Dialogen bricht Frozen zusammen. Ja, Frozen ist einfach. Whatever, who gives a fuck? Ich hab den Scheiß nicht mal gesehen, ich kenne den fucking Song. Let it go! Und dann war's es. Okay. Du solltest nicht singen. Nein. Doch, du solltest singen. Das schneidest du dann an den Anfang. Du bist leidig als Hintergrundmusik. Einfach im Loop. Ja, ich persönlich, finde, dass wenn eine Story entscheidende, also wirklich elementare Elemente dieser Story nicht die elementare ja, elementare Teile ja, der Story nicht straight, sondern halt metaphorisch erzählt, dann ist das irgendwo, finde ich, ein Eingeständnis dafür, dass die Story an sich einen nicht packen könnte. Und ich weiß, dass jetzt gleich der Hate losgeht, aber ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist das Ende von Ergo Proxy. Was für mich wirklich viel zu. Wie man einfach den Zeichen. Ja, das ist so für gut. mich viel zu überstilisiert und komplizierter ausgedrückt, als es wirklich letztendlich ja. notwendig gewesen ist. Obwohl Ergo Proxy ist eigentlich noch ein gutes Beispiel für Symbolik, weil das halt auch. Es ist am Ende wirklich sehr symbolisch. Ey, es ist immer noch besser als der ganze pretentious, wo wir das Wort auch so gern mögen heute, von wegen der ganze Schonen-Schwachsinn, was die an Symbolik versuchen. Ich meine, man kann schonen? Über Vegetarier... Schonen? Ja? Seit wann schonen versuchen schonen? Symbolik? Welcher Schon? Das ist schlechte Symbolik, ganz einfach. Fairy Tail benutzt Freundschaft für Symbolik für Prod Convenience, wow. Nee, was ich beispielsweise meine, sind so Geschichten eingebaut werden, wie bei... Eine Sache, die mir gerade im Kopf springt, ist, gut, viel Symbolik in Shonen-Anime wird deutlich benutzt für einfach nur Shock-Value oder sonstigen Schwachsinn. Beispielsweise, ich meine, wir reden jetzt hier gerade über Monogatari, über Evangelion und sonst was, wo man wirklich damit Symbolik tatsächlich arbeitet. Wobei man auch sagen muss, dass der Großteil an Anime eigentlich ein riesen Defizit hat, was das angeht. Sagen wir mal, Suranote Shimono, was mir gezeigt wurde, ich bekomme bis heute, bekomme ich beinahe auf täglicher Basis eigentlich Hate-Mail von Leuten, die mir sagen, dass ich Suranote Shimono nicht verstanden habe. Wo ich habe letztens noch einen Kommentar dazu geschrieben, von wegen, als ich die Nachricht bekomme, von wegen, ah, hier, du bist so scheiße, von wegen, schreib kein Review dazu, von wegen, wenn du den Anime nicht verstanden hast. Und es ist so, okay, I'll nibble, was habe ich verpasst? Und darauf habe ich nie eine Antwort bekommen. Aber ich habe Die Sache war, dass mir Suranote Shimono von einem Kollegen empfohlen wurde, den ich tatsächlich auch kenne. Und was der mir gesagt hat, ist, schau dir das an. Ich weiß, du magst keine Shonen, aber das ist eine richtig gute Show. Ja, okay, okay, mach ich. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann gab es eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist fucking dämlich. Und das war die Szene, wo einem gezeigt wird, wie diese eine, wie wurden die genannt, Angeloid, irgendwie so ein Schwachsinn, im Himmel ist und gezwungen wird, ihre eigene Taube zu zerdrücken. Und das wird über 2 oder 3 Folgen einfach so in die Länge gezogen. Einfach nur um Sympathie aufzubauen, wenn man gleichzeitig sagt, von wegen, es geht um die Freiheit der Engel und von wegen Moralgeschichte und sonstige Geschichte. Und das ist ungefähr das Level, was man eigentlich in diesen ganzen Shows so hat, während man, sagen wir mal, selbst bei Monogatari mit den roten, schwarzen Szenen sich einigermaßen auch zumindest, ich meine, der Anime lehnt sich zurück und sagt, mach dir zumindest mal drüber Gedanken. Und ich würde sagen, das ist schon eigentlich eine gut eingesetzte Symbolik. Ob man jetzt von der Qualität was anderes erwartet, das ist eine Sache für sich, aber es bringt einen zum Nachdenken. Was mir jetzt spontan, weil du jetzt gerade Ergo-Proxy erwähnt hattest, noch einfällt, wären halt Ergo-Proxy, Technolize und Halberne Renmei. Wobei ich bei Halberne Renmei nicht wirklich weiß, ob überhaupt irgendeiner von euch das gesehen hat, außer ich. Nein. Also höchstwahrscheinlich nicht. Leider. Was ihr nach diesem Podcast machen solltet. Falls ihr Respekt vor mir haben wollt. Aber in Halberne Renmei ist es halt so, du schaust aufs Cover und du siehst direkt, oh Engel, okay, da. Christen und bla bla bla und Eng und Himmel und bla bla bla Nachwelt und all den ganzen Scheiß. Aber falls ihr mein Review gesehen habt, wink, wink. Oder falls ihr diesen Podcast jetzt momentan hört, solltet ihr jetzt herausfinden, dass bei Herberne Renmei dieses ganze halt Engel-Design der Charaktere kaum irgendwie was auszusagen hat, weil an sich kannst du eigentlich komplett nicht religiös sein und dennoch irgendwie checken, was die Story aussagt und was wirklich wichtig für die Charaktere ist und all der ganze wichtige Shit. Die Symbolik ist an sich einfach nur so eine Art, soll ich sagen, so Denkanstoß, das Ganze irgendwie ein bisschen out of context auch zu verstehen. Ich meine, man sieht es und man weiß direkt, okay, die müssen irgendwie mal gestorben sein und das ist wahrscheinlich ein Nachleben. Aber mehr als das sagt es eigentlich gar nicht aus. Ich meine, es ist halt so eine ziemlich einfache Art, das darzustellen. Und das macht der Anime ziemlich gut, aber ansonsten dreht sich das überhaupt gar nicht darum. Ich meine, es dreht sich schon darum, dass es eine Nachwelt ist, aber es dreht sich, die Charaktere an sich sind nicht gut deswegen. Und das macht halt den Anime ziemlich gut. Und was ich noch erwähnen würde, wäre Technolize, was einige, ich meine, mindestens mal 3 hier gesehen haben. Kill yourself. Technolize ist halt, Charakteren passiert was, Story passiert. Und die Symbolik ist irgendwie dann aus den Dingen, die passieren, sozusagen. Soll man es sagen. Ich glaube, das sage ich richtig, oder? Halt, den Charakteren passieren Dinge und daraus siehst du dann die Symbolik heraus, so was für dein richtiges Leben irgendwie, was die Werte sind und bla bla bla. Und es ist nicht wirklich komplett nihilistisch oder irgendwie komplett depressiv machend, wenn du die Dinge wirklich, wie soll ich sagen, schon so oder so aus dem Blickwinkel heraus gesehen hast. Es ist so eine Art, das ist echt schwer, das jetzt einfach so aus dem Bauch heraus zu erklären, aber Technolize ist irgendwie, glaube ich, so einer der besten symbolischen Anime, die ich so nennen könnte, sag ich mal. Was so die Ansichten zum Leben an sich halt angeht und wie du mit Menschen umgehst, würde ich sagen. Die man gerade bei Symbolik nennen sollte, die mir zum Kopf kommt, die gesamte Show baut auf Symbolik irgendwo auf, wie man es eigentlich tatsächlich interpretiert. Das ist eine Show, die hier schon, weiß ich, wer es war? Ich glaube, es war sogar hier du, Lixor, du. Ich? Ja, von wegen den Patekina Kanojo. Ja. Ja. Das ist eine Show, wo ich sagen würde, die Show an sich, wenn man sie wirklich drauf runterbricht, was sie ist. Wäre es eine komplette Show von, sagen wir mal, 12 bis 20 Episoden, die shit wäre. Relativ also, shit wäre. Welche Serie meinst du? Ich hab gerade. Denpateki na Kanojo. Exakt, Denpateki na Kanojo. Zwei Folgen okay. OVA. Okay. Hast du nicht geschaut, oder? No. Ja, das dachte ich mir. Auf jeden Fall, das ist eine Show, die im Endeffekt was ähnliches versucht wie, sagen wir mal, leitende Psychological Shows außerhalb von Higurashi, die allerdings den Gesamtpunkt aufbaut, dass eigentlich das Finale der Show allein schon interpretierbar ist. Die Show will ich eigentlich komplett dazu nachdenken, es will keinen wirklichen Punkt machen, sondern einfach nur eine Idee ranbringen. Und das baut die eigentlich auf sehr, sehr starker Symbolik auf. Und das Interessante, was an der Show ist, wenn man das wegnehmen würde, diesen gesamten Gedanken, der dahinter steht, die Show als Standalone könnte nicht wirklich funktionieren, weil sie einfach super dämlich wäre von den Dialogen und sonst was, was es aufbaut. Nicht auf demselben Level wie genau Monogatari. Das Ding hat keine Head-Tilts oder sonst was, aber es ist sehr, sehr, wenn du es Face-Value nimmst, was da eigentlich tatsächlich vor sich geht, ist es sehr, beinahe schon over the top, ist es schon Richtung B-Movie-Zeug. Aber wenn man den Hintergrundgedanken lässt und die Art, wie diese Show dargestellt wird, dann ist das schon eine Nummer für sich. Ja, schade nur, dass es einfach nicht ernst zu nehmen ist aufgrund der Dialoge und dem Schwachsinn der Story. Genau deshalb mochte ich den Anime auch nicht. Ihr habt beide den Anime nicht verstanden. Das ist einfach zu deep für uns. Ja. Ist richtig. Schaut mal sogar nur Toshima no Ko. Vielleicht interpretierst du da auch mehr rein, als da eigentlich ist. Vielleicht bist du einfach noch pretentious darüber, hä? Also mit den Anglizismen werden wir es, glaube ich, nie los oder so. Nee, wir sollten eine Anglizismenkasse einführen. Ja. Das können wir gerne machen. Ein Film, der mir noch einfällt, der viel Symbolik benutzt, wäre Angel's Egg. Ich weiß nicht, ob den hier irgendwer gesehen hat, außer Maro und mir. Aber der Film, weil wir zusammengeschaut haben. Ja, ich weiß. Aber der Film hat echt so gut wie gar keinen Dialog oder sonst was. Und alles wird wirklich durch die Bilder da in dem Film erzählt. Und am Ende saßen wir da und dachten uns, okay. Und was hat das jetzt alles bedeutet? Ich gebe jetzt ein What out of 10. Ja, habe ich exakt gegeben auf Hummingbird. What out of 10? Weil du halt echt nur Symbolik hattest mit komischen Eiern und was weiß ich, was da sonst alles vorkam. Ja, ich glaube, ich müsste echt so... Demo hatte ja gesagt, dass er wieder zum Video machen wollte, aber ups, Skript gelöscht, whatever. Ich mache ein Video über Yuri. Ich bräuchte echt irgendwie so eine Art Guidance dadurch, weil ich habe ehrlich gesagt den Film einmal gesehen mit Markus hier und keine Ahnung, ist das halt irgendwie zu viel gewesen auf einmal. Und der Film ist echt nur Symbolik, nichts anderes. Das ist... Das ist echt so ein Film, den musst du öfter schauen, um irgendwie nur ansatzweise zu verstehen, was da vor sich geht. Du musst ihn auseinandernehmen und zwar wirklich wie so eine Art Schulprojekt oder so. Ja. Also es ist echt anstrengend. Aber ich sag mal... Es hat mein Interesse geweckt und dann war der Film zu Ende. Sozusagen. Aber Angel's Egg ist zumindest mal... Aber er hat einen zum Nachdenken angeregt. Ja. So. Ja, genau. Und seid ihr der Meinung, dass das, sag ich mal, aus handwerklicher Sicht gut ist oder besser ist als eine straight erzählte Geschichte? Das Nein. ist ziemlich schwierig, weil du weißt halt absolut gar nichts, ne? Ja, die sind vielleicht 10 Sätze. Das war auf jeden Fall interessant. Sätze. Ja, 10 Sätze an Dialog an, was es sich mindestens mal 90 Minuten an Film. Ich weiß nicht, wie viel genau jetzt. Interessant ist halt nicht gleich gut. Ja, das ist echt, wenn du interessiert bist an Dingen, an Dingen, die dir nicht, sag ich mal, familiar vorkommen, wieder fucking Anglizismus, aber dann ist Angel Egg echt dein Film. Aber wenn du einfach willst, wenn du wissen willst, was passiert, dann ist Angel X dein Hassfilm, weil du weißt überhaupt nichts, was passiert. Außer halt so ein paar Dinge. Aber was das Ganze überhaupt bedeutet für die Welt, in der dieser Anime stattfindet, Da wirst du auch keinen Clou haben. Also, ich hatte keinen Clou. Wollen wir nicht ein wenig über Light Novel reden? Meinst du jetzt Light Novel oder Visual Novel? Beides. Beides? Okay, ja, Light Novel. Ich baue ja mittlerweile die okay. Überleitung, weil sobald alles. Ich sage Visual Novel, dann höre ich auch schon wieder das Sein im Hintergrund. Okay, Light Novel, Weißen Wolf ist okay, weil Best Waifu, Rest ist scheiße. Okay. Okay, und jetzt, wo wir den Light Novel-Teil abgehandelt haben, da gibt es so ein Visual Novel, was die Symbolik und Metaphorik richtig gut drauf hat. Oha. Novel ist von 2000. Warten, es ist Planetarian. Wie kommst du auf die Idee? Bist du ein Esper? Oh, meine Welt steht Kopf. Dann lieg so, dann, mein Freund, erzähl mir doch mal, wie kommst du denn darauf, dass ich Planetarian meinen könnte? Ja, weil du es irgendwann in einem der letzten Podcasts bereits erwähnt hast. Ja. Oder danach. Und sagtest, dass es gut sei. Ja, könnte sein. Ja. Es ist die eine Show, die, keine Ahnung, mich zum Fan gebracht hat wie ein 7-jähriges Mädchen. Ja, bist ja eine Pussy. Ja, das stimmt. Hast du was dagegen? Was ist das? Homophobie? Du hast bestimmt auf gesunde Symbolik geflannt. Ja, nein, es ist, die Sache ist die, was Planetarian machen will und was das Großartige eigentlich an Planetarian ist, weswegen ich das sogar Leuten empfehle, die eigentlich absolut keine Affinität, sag ich mal, haben zu Anime oder sonst was. Hier, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Kollegen, den ich aus dem Real Life kenne, dem habe ich auch Planetarian empfohlen. Das ist jemand, der sich hinsetzt und sagt von wegen, der Kerl steht strikt gegen Visual Novel, einfach aus dem Grund, er sieht das praktisch als Game und würde er was lesen wollen, dann würde er Bücher lesen. So sehe ich es ehrlich gesagt auch. Ja, ey, merkst du was? Bleibst Planetarian zu lesen. Ne? Und die Sache ist die, das ist jemand, dem ich sagen würde, von wegen, lest doch einfach Planetarian, weil ich exakt weiß, ich kenne seine Meinung mittlerweile, ich kenne auch deine Meinung dementsprechend. Ey, du kannst mich nicht lesen, ja. Doch, dummerweise, ja. Wenn du mich lesen könntest, würdest du Bücher lesen. Deine Meinung kenne ich seit 7 Jahren, es tut mir leid. Die Sache ist, dem Typen würde ich einfach Planetarian empfehlen, weil Planetarian drängt aus so vielen Normen einfach raus, die andere Visual Novel machen. Es gibt keine Romance Routes, es gibt keine wirklichen Klischees, sondern es ist eine sehr, sehr originelle Story, die es innerhalb von 3 bis 4 Stunden Tops, die man als Lesezeit tatsächlich hat, es schafft, einen so emotional kaputt zu machen, dass eben ein dieses Fenster so mitreißt, weil ich bin jemand, der, ich war der Strickmann, bevor ich Planetarian gekannt habe, von wegen, dass es nicht möglich ist, von wegen eine so emotionale Bindung aufzubauen, dass man heult oder sonst was macht. Das schaffen Animes teilweise nicht mal. Wie soll es also in 2 Stunden Novel packen? Und das ist also teilweise, das ist auch in der Idee, die dieses Novel macht, weil, mal ein Beispiel zu nennen, eine der Ideen, die dieses Novel anspricht, ist die Idee, dass man sagt von wegen, wie menschlich können eigentlich Roboter werden, was super Klischee ist, seien wir mal ehrlich. Yeah, ja, no. Exakt. Es ist nur ich habe Ghost in the Shell gesehen. Ja, danke. Ich habe Ghost in the Shell nicht gesehen, also pardon. Dann sollst du es nachholen, jetzt, ja, das nach muss dem Podcast, ich. Heute. Nein, es nach ist nur diesem ein Podcast gehe ich und 2 Staffeln. Zu meiner ABV-Feier und danach bin ich stark besoffen. Nein, danke. Dann kannst du immer noch Ghost in the Shell gucken. Ja. Ja, wenn ich nicht so unbedingt aufpasse. Schau's mit denen. Bitte? Schau's mit denen. Mit am besten feierst. Auf einer Leinwand. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Public Viewing, wieso nicht? Also Ghost in the Shell ist gut genug. Ja, ich meine, das ist eine der Animes, die ich mir komplett runtergeladen habe. Und jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ihr habt gewonnen. Du warst irgendwo bei Planetarian und. Well played. Ja, ich war irgendwo bei Planetarian, das weiß ich auch. Scheiße. Und du hattest in kürzester Zeit eine tolle Bindung und stuff. Ja, was auch immer zum nächsten Thema. Ich schaue gerade, ob ich Ghost in the Shell runtergeladen habe. Da würde ich auch schon mal nachgucken. Kurz nochmal zu Technolize. Ich habe jetzt eigentlich nur meine Meinung dazu geäußert, aber was Spoiler denkt ihr eigentlich? Habe ich nicht. Warte, was? Habe ich nicht. Hast du nicht so, hast du nicht Ghost in the Shell? Ich habe es nicht runtergeladen. Ach so, okay. Ich meine, ich würde nur gerne mal wissen, was so, nachdem ihr den Anime gesehen hattet, was war so euer Gedankengang meistens? Also, was das Ganze bedeuten könnte? Oder habt ihr überhaupt irgendwie daran gedacht? Bitte. Ich habe den Anime nicht gesehen. Du hast den Anime nicht gesehen. Ich wartete jetzt einfach auf Asen, dass er was sagt. Ich hab nicht geschaut. Du hast Technolize nicht geschaut? Achso, nein. Ich dachte, wir wären immer noch bei Gatsu Duchel. Nee, wir sind jetzt bei Technolize hier. Ich hab nicht zugehört. Nice. Bitte, um was geht's? Also, du hast Technolize. Du hast Technolize beendet. Ich bin mal eine kurze Sekunde auf AFK. Ich bin gleich wieder da. Oh, fuck off. Bitte? Das Problem ist, dass Technolize unter dieselbe Kategorie fällt bei mir wie Samurai Champloo und Konsorten. Das sind Animes, die ich geschaut habe, wo ich auch noch einigermaßen den Plot weiß und so weiter, aber die so lange her sind, dass ich eigentlich nicht mehr darüber reden möchte. What? Weswegen Technolize auch eine der Animes ist. Eine der größten Fragen, die ich bekomme, ist, wieso ich gewisse Anime nicht auf meiner My Anime List eingetragen habe. Und die Antwort, ich habe zwei Antworten dafür. Entweder es ist ein Hentai oder es ist ein Anime, der so lange her ist, über den ich nicht reden möchte. Und dann sollst meine du nicht mehr aktuell ist. Warum möchtest du keine Hentais auf deiner Anime-List haben? Bitte? Warum möchtest du keine Hentais auf deiner Anime-List? Ich bin eine Autoritätsfigur, komm. Ich kenn meinen. Wir haben gerade über meine Viewerbase geredet. Meine Viewerbase besteht größtenteils aus. Das war ein Riesenfehler, das zu sagen. Das war ein gigantischer Fehler. Aber ja, ich weiß de facto, dass ein Großteil meiner Viewer etwas jünger sind. Und ich muss jetzt nicht unbedingt auf meiner My Anime List meine Fetische preisgeben. Das ist eine Sache. Ich meine, wenn man sich so um TS, ich habe kein Problem zu reden, welche Hentai ich schaue. Ich meine, um Gottes Willen, ich meine, ganz ehrlich, aber. Das kannst du aufnehmen für andere Podcasts. Exakt, richtig, das muss man jetzt nicht unbedingt raustragen und das muss auch jetzt nicht unbedingt auf meiner öffentlichen Pinnwand stehen. Ich meine, ich weiß zum Beispiel de facto, dass mein EDV-Lehrer schaut meine Videos. Mit der Blick auf meine. Ich hab dir mal einen Manga ausgeliehen. Ist eine interessante Anekdote übrigens, von wegen, ich habe im EDV-Unterricht gesessen und ich habe den Manga zu Rosario to Vampire gelesen. Frag mich nicht, wieso exakt der, aber es hat zu zwei lustigen Situationen geführt. Situation 1, ich saß im EDV-Unterricht und mein EDV-Lehrer ist auf mich zugekommen und hat gemeint, Christian, was liest du denn dort? Und dann habe ich gesagt, es ist ein Manga, möchten Sie auch mal einen Blick reinwerfen? Halt in einer recht ironischen Stimmung. Und er hat gesagt, ja. Und ich habe mit unfassbarem Erstaunen zugeschaut, wie er sich das Heft genommen hat und den Manga von links nach rechts gelesen hat. Und wer schon mal einen Manga in der Hand gehabt hat, der wird wissen, dass auf der ersten Seite, der allerersten Seite eines Mangas steht, du verdammter Vollidiot, lese es von der anderen Seite. Und er hat wortwörtlich, 20 Minuten lang durchgeblättert. Oh. Ist nicht so, dass er das an irgendeinem Punkt gemerkt hat. Nein, er hat strikt 20 Minuten lang von links nach rechts geblättert. Die zweite Situation war, ich sitze in meinem Englischunterricht, ich bin mit den Aufgaben fertig und ich denke mir, du kannst ja ein bisschen Manga lesen, bis die anderen fertig sind. Und hab dummerweise festgestellt, zu spät, dass Rosario to Vampire ja irgendwo immer noch ein gewisses Maß an Fanservice hat. Und dass der Band, den ich gerade gelesen habe, dummerweise ein Mädchen auf dem Cover hat, was sich ein bisschen in Lingerie regelt. Und als dann irgendwann der Kurs ein bisschen still geworden ist und die ersten Blicke in meine Richtung gefallen sind und ich gemerkt habe, von wegen, was ist denn los, sind wir fertig? Und ich dann meinen Kopf umgedreht habe und dann gefasst habe, es ist nicht so, wie es aussieht. Dann war es vorbei halt für den Tag. Gut, dass ich immer Videogames im Unterricht gezockt habe. Das mache ich mittlerweile auch. Ich habe so, gelernt, ich nehme mittlerweile jetzt, meinen PSP mit. Jetzt denk mal drüber nach, was diese Geschichte für eine Metapher für dein Leben ist. Ich lasse mir was einfallen, aber dann bin ich dann mal eine Sekunde auf, wenn wir sowieso gerade eine kurze Pause haben. So, nach einer kleinen Pinkel- Warte. Und Whatever-Pause. Ja, nee, okay, red weiter. Möchte Asen nochmal etwas sagen, bevor ich loslege? Nein, ist noch. Der macht das schon selbst. Der weiß, wie er Werbung macht. Ja, genau. Okay. Nicht auf Channels, die weniger als 50 Subscriber haben. Ja. Das ist totes Kapital. Fick dich. Schon traurig, dass ich trotz mehr Videos weniger Abonnenten habe als du. Bitte? Mehr Videos? Willst du vergleichen? Nein, nicht du als Igeljäger. Ach so. Ja, ich hatte... Der Igeljäger macht halt Quality-Content. Ich hatte Startkapital einfach, weil ich so viele Nerds kenne im Internet. Ich muss ja sagen, ich habe mir mittlerweile ein... Ich meine, Igeljäger, du hast einen Punkt bei mir, hast du wirklich gut. Ich habe seit Wochen das erste deutsche Video... Nee, wobei, ist nicht mehr streng genommen deutsch, aber du bist... Streng genommen bist du ein deutscher Channel. I guess. Und du zur bist Hälfte. Du bist der einzige deutsche Channel, den ich seit Wochen mindestens immer ein einziges Video geschaut habe. Und das war dein Video zu dem Versailles-Anime. Oh. Da entwickelt sich was. Ja, soll klar. Ich noch mehr Videos machen? Schade, jedes dass Mal, ich gerade gelangweilt jedes, bin. Jedes Mal, wenn ihr nicht hinschaut, Igeliger und ich, wir kuscheln immer in Skype. Ja, boah, das ist höchst exotisch. Also geht ja nicht fremd, ja. Fantasien in meinem Kopf. du weißt nicht mal, wie wir beide aussehen. Ja, ich nehme einfach eure Bilder, die ihr bei YouTube habt. Dio und der sehr, Ninja. Das ist sehr, sehr, sehr akkurat. Ich habe sehr fettige Haare, meine Augen leuchten grün, ich bin leichenblass, wenn man mich in Haufen Teller legt. Ich bin sehr muskulös und habe einen Zylinder. Wenn man mich in einen Haufen Teller legt, man findet mich wochenlang nicht wieder und ich trage natürlich ein Mundtuch. Ich natürlich an meinen verrotteten Zähnen. Real Talk hier gerade. Aber es ist Freitagabend, wie gesagt. Das wird gerade ja. so ein richtiger Thaddäus-Podcast hier. Es musst du noch jede 3 Sekunden ein Anime-Gesicht rein editieren. Shots fired. Und jetzt mal, wenn ich rede, musst du eine Unterhose mit dem Smiley einblenden. Ja. Oh, nee, Mann. Die Unterhose bist du nicht wert. Oh. Okay. Psych, that's the wrong number. Ich glaube, wir hatten ein Thema. Ja, das Thema war Metaphorik und Symbolik. Oh. Gehen wir mal zum Gegenteil über von Metaphorik und Symbolik, und das sind straight erzählte Geschichten. Und wir waren, ich hatte versucht, das ein bisschen so in die Richtung zu drängen, ob ihr denn eher eine straight erzählte Geschichte möchtet oder eher eine, die versucht, mit Metaphorik zu punkten. Darauf an. Ja, das ist, glaube ich, so die Standardantwort. ich würde sagen, es kommt drauf an, Komma. Da will jemand deeper sein als ich, was soll das? Ich bin schon mal ein Satzzeichen deeper. Es kommt darauf an, Komma. Anstatt des Kommas hättest du ein Semikolon setzen müssen. Semikolon benutzen nur kluge Menschen. Das ist ausschließlich für Editisten. Und Programmierer. Ja, richtig. Und das bin ich ja einigermaßen. Naja, ne. Wenn halt, du das so sei ruhig, ist. Ich bin ein Ace in meinem Studiengang. Wir waren bei Komma. Ja. Wir waren bei Semikolon. Oder das? Ich würde sagen. Jetzt lass mich nicht den Faden verlieren. Es kommt drauf an, Semikolon. Warte. Ich bevorzuge Stories, die mich nachdenken lassen. Das hat allerdings nicht wirklich viel mit der Symbolik selbst meistens zu tun. Zum Beispiel halber eine Remnase ist ein gutes Beispiel. Da, oder Technolize auch. Ein bisschen Ergo Proxy. Wo ich halt wirklich teilweise wirklich einige Zeit lang über den Anime nachdenken musste. Aber das hatte nicht wirklich Grund jetzt wegen der Symbolik, sondern eher, was der Anime aussagt. Also ich sag mal so eine Art Semi-Symbolik, weil bei Halberne Renmei das halt das Ganze mit dem ganzen Nachleben implied ist. Also ich weiß nicht, das deutsche Wort gerade, whatever. Impliziert. Impliziert, exakt. Beste Wort, das man wählen könnte. Aber das Ganze halt im Kontext halt deep ist irgendwie, weil man halt weiß, wodurch die Charaktere halt durchkommen und was sie überstehen müssen. Und das ist halt dasjenige, was mich wirklich deep nachdenken lässt und was mich wirklich dann diese Anime wirklich zu einem dieser Favorites machen lässt. Warte mal, das war irgendwie komische Grammatik gerade. Das ist eine dieser Gründe, die Anime halt für mich großartig wirken lässt. Was ich halt oft beobachte bei meinen Favorites, ist halt, dass die Anime oft halt vieles offen lassen. Einfach nur für die, um für die Zuschauer halt dann irgendwie was reininterpretieren zu lassen. Halt nicht irgendwie komplette Plotholes, aber halt Dinge, die man reininterpretiert, die wirklich in das eigene Leben eingreifen. Und das sind halt so Halberne Renmei und Technolize, sag ich mal. Und Monogatari. Nein. Offensichtlich. Nein. Ja, du weißt, Plotholes sind Stilmittel. Nein, Plotholes nicht. Plotholes sind Stilmittel. Also Plotholes fülle ich mit schlechten Wertungen. Und deswegen. Ich meine, keine Ahnung. Du verstehst die Plotholes einfach nicht, die sind dir zu deep. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Fall, ja. Du bist nicht pretentious genug. Ich meine, was ist eure so Ansicht dazu? Das klang schlau, ich kann mich anschließen. Oh, super, easy, nice. Du hast wahrscheinlich nicht mal zugehört. So Flash. Ich persönlich bin eher der Typ, der auf eine wirklich straight erzählte Geschichte, sag ich mal, besteht, weil... Casual. Nee, sehr gutes Beispiel dafür ist Shinji Kayori. Tatsächlich. Und deswegen feiere ich den, weil er wirklich, also Shinji Kayori ist sehr direkt oder irgendwelche großen bisschen. Es ist direkt. Du hast nicht wirklich Symbolik oder so da drin. Es ist subtil. Bisse. Es ist subtil, aber es ist nicht metaphorisch. Wirkt der Alkohol? Hey. Da fangen wir schon mit dem Dialekt an. Oh, oh. Ey, was? Ist A jetzt auch schon Dialekt? Oh, fuck. Lass euch warm reden. Ja, sorry. Shinji Kayori ist subtil, aber Shinji Kayori ist nicht metaphorisch. Also da würde ich widersprechen. Das ist eine sehr direkt erzählte Geschichte. Und deswegen mag ich die Story halt auch einfach so, weil sie wirklich direkt ist, weil sie quasi alles erklärt und einem ohne wirklich große Fragen zurücklässt. Und das finde ich halt einfach handwerklich und sehr gut gemacht, wenn du es schaffst, eine Story, die so konsistent ist, so komplex, so wirklich deep, dass sie über die 24 Episoden trägt, dass die dich begeistern kann, das finde ich halt wirklich sehr geil. Und ich sag mal, auch mit einer eher weniger guten Story kann man immer noch relativ unterhaltenden Anime herbeizaubern. Siehe Mononoke die Serie oder Barke Monogatari. Yes! Oh wait, ich glaube, da musst du Rückräusche drüber machen. Sorry. Jetzt hast du Asen den Anime versaut, GG. Was? Weil mich heute Abend in den Schlaf. Ist ernsthaft? Ich hab grad sowas gesehen. Ja, ernsthaft. Asen war einfach 2 Jahre, Gott. Bis dahin hast du's vergessen und dann passt das. Hat mich hart getroffen. Oh, fuck me, Alter. Ich wollte grad... Ich glaube, Freitagabend ist keine gute Zeit. Oh, Mann. Die beste Zeit, offensichtlich. Fuck my life, am besten, Alter. Fängst du demnächst einfach danach an zu trinken. Nein. Gibt sehr viel an Unterhaltungswert verloren. Oh, Mann. Ja, es ist ja auch nicht so, als dass nur Arsen gespoilert hättest, sondern würde ich das nicht im Nachhinein dann zensieren, dann quasi auch allen. Gut, allen 30 Leute. Ja, gut, dass ich, ja, ich habe den Spoiler nicht mehr mitbekommen, von dem her ist es in Ordnung. Ja. Ach, an sich bedeutet es fast nicht so viel. Fast ja, es ist vollkommen nicht. Unbedeutend. Ja, das ist eigentlich total egal. Ich meine, es ist nur eine eigentlich absolute Story-Twist das am Ende. So. Ist am Ende das Gute ist, ich habe es wirklich nicht mitbekommen, also. Ja, okay. So. Gut. Ich glaube, du hast es mitbekommen und ich weine mich heute in den Schlaf. Nein, ich hab's wirklich. Ich trinke nie wieder Alkohol. Das Gute ist, wenn man das Ganze mit Alkohol verbindet, hey, ich meine, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was Interessantes. Ich meine. Oh, bitte. Da bitte. Geht einiges verloren. Bitte, weil ich hab gerade echt, bevor ich diesen Satz gesagt habe, habe ich nur gesagt, jeder hat das doch hier gesehen. Also Asa hat mindestens vor einem Monat oder so gesagt, dass es sich angucken wird. Das muss doch mal mindestens mal geschehen sein bisher. Genau, nein, weil ich habe den vergangenen Monat eigentlich nur Hearthstone gespielt und jetzt wieder Witcher angefangen. Also. Ja, das Time ist well spent. Scheiße. Nee, das, ja, ist nicht, ist das, das ist Time well spent, weil Witcher 3 ist ziemlich gut und Hearthstone ist ein decent Game. Nicht das Thema allerdings. Ja, genau. Das wird der nächste Podcast. Oh, oh. Chaka, chaka. Wie gesagt. Ja. Alter. Oh mein Gott, jetzt sind wir wirklich auf dem Level angekommen. Es ist interessant, wie dieser Entschuldigung. Podcast... Es ist sehr interessant, wie dieser Podcast tatsächlich ernsthaften Diskussionen einfach komplett abgestürzt ist. Ein kompletter Nosedive bis in den Keller. Wirklich einfach Stockwerk für Stockwerk durchgegangen ist. Ich grabe für Gold, ja. Was soll ich sagen? Ich überlege wirklich krampfhaft, wie ich das irgendwie noch retten kann. Der einzige Move, der das hier noch gewinnt, ist nicht zu spielen. Ich denke mal, wir sollten langsam den Podcast dann doch abschließen, bevor wir über tiefgründige Symbolik reden. Wenn wir weiter über tiefgründige Symbolik reden, ich garantiere, wir enden bei Themen, die wir nicht ansprechen sollten. Tiefgründige Symbolik hinter Markus Alkoholismus. Hallo. Vielleicht hast du wegen deinem ganzen Alkoholkonsum so einen schlechten Geschmack. Oh. Da könnte ich dir selbst mit 20 Bier sagen, dass das nicht der Fall ist. Bist okay. Du dir sicher? Wollen wir es ausprobieren? 6 Biers, Pogchamp. Ich schaue dafür zu viel Shit. Die ganzen Plebs, die denken, die würden gutes Scheiß schauen. schauen nämlich mal mindestens mal nicht mal ein Drittel was das, von dem, was ich schaue in einer Season. Jeden Tag Selbstmordgedanken, ich sag's dir. Möchte vielleicht noch Nico oder Asen etwas Konstruktives, inhaltlich Wertvolles beitragen? Nein, das ist nicht der Moment. Ich hab die Frage mit Tekken Lies gestellt, keiner hat geantwortet, also. Was wir danach gedacht haben. Was ihr nach Tekken Lies gedacht hattet, so was die Symbolik. Ich hab's leider noch nicht gesehen. Willst du mir den vielleicht spoilern oder so? Also. Nein! Die anderen zwei. Wir haben den zusammengeschaut. Ich hab genau dasselbe gedacht wie du. Darfst du nicht spoilern. Ey, nur weil wir was zusammenschauen, heißt nicht, dass wir genau dieselben Scheiße denken. Wir sprechen uns danach aber noch das über Arsch. Timestamp bitte fürs Video. Oh Mann. Okay, dann Asan, was war so dein erster Eindruck, nachdem du Tekken Lies beendet hattest? Will mich umbringen? Oh, okay. Ja. Das ist ziemlich Standard, aber... Sag mal. Was hast du erwartet? Ich bin sehr, sehr zweidimensional als Mensch, ganz ehrlich. Alles klärchen. Ein sehr einfacher Mensch. Oh Mann. Ich will mir gerade ein neues Bier, ich bin gleich wieder. Was glaubst du gleich? Also ich glaube, das ist mit Abstand der beste Podcast bisher. Okay, merkt ihr, Lassig, am besten nur am Wochenende, Sonntag morgens oder nachmittags, I guess. Ja, aber die Zeit ganz gut gerade. Aber ja. Du könntest ihn auch einfach umbenennen, weißt du, so in Klammern dann. Igel ja versaut alles. Nee, ich lass die Metaphorik bildlich zusammenfallen. Das gibt ein sehr schönes. Wenn wir beim Thema sind, Metaphorik. Genau. Ich werde unseren Podcast per Schrift metaphorisch festhalten. Quasi der Schriftzug, wie er vollkommen auseinanderfällt. Das wird und, sehr gut. Und dazu das Bild von Igeljäger, wie er, wie er quasi der Grund ist für das Auseinanderfallen des Podcasts. Am besten schreibst du hinter den Titel noch in Klammern, wir reden nicht wirklich über Metaphorik. Das, zumindest 20% der Zeit. Wenn also, überhaupt. Bisher? Ja. Okay. Ich meine, welche Anime würden euch noch dazu einfallen, ist mal ganz ehrlich. Lass mich durch meine Hummingbird-Liste gehen. Du verleitest einem ja geradezu unernsthafte Antworten zu geben. Ja, teilweise kann ich ihn verstehen, dass man irgendwie da so ein bisschen nachdenken muss. Ich suche nach einer ernsthaften Antwort. Das ist schon... Okay. Man, wir müssen nicht schneiden, whatever. Ja, danke. Nee, ich meine, das können wir komplett unplugged hochladen. Pingpong hatte hier und da noch ein wenig ihre Symbolik. Zum Beispiel? Das mit diesem Hero da. Ah, ja, genau. Was willst du dazu sagen? Fand ich gut. Alter. Oh Mann. So richtig geiles Name-Dropping. Also, weißt hier du, in dem Anime, du, dieses ich mein, eine Dings da. Ich such, darf ich mal, Lexor, du gehst auch noch zur Schule, oder? Ja. Weißt du, unter einer Klausur wird jetzt stehen. Begründe. Unter einer Klausur wird stehen, ich stimme dir zu. Oh, meine Leser, die verstehen mich. Auf einer tieferen Ebene. Lixor behandelt das Prinzip, Plotholes sind stilistische Mittel. Genau. Also, fehlt Erklärung, das sind stilistische Mittel. So, stell dir vor, du ruf meinen Lehrern einfach, die sollen da selbst was reininterpretieren. Passt das schon. Du hast Ping-Pong nicht reviewed, gell? Ich hab Ping-Pong nicht reviewed, nein. Ja, also, dann stell dir vor, was würdest du sagen zur Symbolik dazu? Also. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt ansprechen würde. Ja, weil du faul bist, okay. Es ist an sich nicht mal 1% des Animes, aber es ist halt eben, der es ist halt echt Szenen so eine Nebensache quasi. Dann im Gegenende nochmal eine Rolle spielt halt und da gut umgesetzt wurde. An sich könntest du einfach Anime Everydays Video dazu sehen und dann kopieren. Genau. Hatte Anime Everyday. Da gab es auch noch irgendwie so eine Analyse zu der Symbolik im Ping-Pong. Ist ja auch egal jetzt. Ja, ist alles schon 1000 Mal und 3-mal besser gemacht worden in Englisch, ja. Wir genau. sind uns da, glaube ich, einig. Ja, ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir langsam unser Limit erreichen, was das hier thematisch angeht. Nein, also ich kann noch eine Menge mehr Shit labern. Ich glaube, wir beenden was das jetzt. Mein Bier ist noch lange nicht leer. Was hast du gesagt? Was Higurashi. Denkt ihr denn von Higurashi? Ich hab's gedroppt nach 11 Folgen, weil ich keine Lust mehr hatte. Das ist doch richtig stark, was den Psychological Aspekt angeht. Oh, oder ja, so deep. Ich hab's sogar nach 10 Folgen gedroppt. Von wegen, man muss die zweite Staffel schauen, sonst versteht man den ganzen Schwachsinn nicht. Und Rika ist Best Grill. Ja, und die zweite Staffel ist so deep. Ja, die Grills sind alle hässlich, also... Ja, hallo, nicht mal du musst es nicht mal auseditieren, weil jeder Depp, der sich zwei Staffeln dieses Anime sich antut und denkt, das wäre irgendwie Serious Horror, der sollte sich irgendwie mal anders irgendwie überprüfen lassen. Jeder, der die erste Staffel schaut und schon von wegen sich fragt, von wegen, was geht da eigentlich vor, sich sollte sich überprüfen lassen. Ja. Aliens in der Grund. Und das ist perfect writing, also ich muss schon sagen, ich habe Nächte nachgedacht über diese Tiefe an Writing. Und 9 von 11. Aliens in der Grund. Also ich, wow. Ja. Fucking hell, 9 von 11. Ja. Am 11. September. Yes. Okay, bitte aufhören. Bitte hört auf. Bitte lasst mich einfach meine Abmod machen und danach können wir ja gerne die Aufnahme weiterlaufen lassen. Von mir aus. Für Best-ofs oder Trash-Podcasts. Ja, das wird dann ein gigantisches Outtake. Nein. Am Ende endet Lassiks Channel wie Tadeus. Wie? Ich habe noch nie seine Videos bis zum Ende gesehen. Das ist richtig. Merkst du, was das Problem ist? Okay, das war es mit dem Quasselstift-Podcast. Es war sehr erbaulich. Die inhaltliche Tiefe kommt fast an die von Sword Art Online ran. Ja, ungefähr. Gehalten von 12-Jährigen, genau wie wir. Ja, ich danke meinen Gästen, außer Igeljäger. Was? Ich war hier mal das Grundstück und der Grundstück für den Verfall des Podcasts. Ja, wegen dir ist der Podcast so scheiße. Ja, es liegt nur ein Igeljäger. Ich habe gehört, wir ersetzen dich nächste Woche. Ja, ja. Okay. Okay. Ich kann mal Thaddeus einschreiben, der bringt die Bios. Ja. Der bringt nicht genau nur die Views, sondern auch die Qualität, Mann. Also hallo? Ihr streicht den Inhalt und nehmt dafür die Views, ich verstehe. Ja, klar doch, ich muss ja irgendwo mit haben Geld wir das nicht schon in diesem Podcast gemacht? YouTube ist ein Geschäft, Igeljäger. Das musst du verstehen, wenn du hier anfängst. Bitte, warte, können wir wirklich noch mal... Das war's. Igeljäger, Lixo, sponsored bei der Alkoholmarke von Igeljäger. Yes. Igeljäger ist der Einzige, der betrunken ist, ich beste mal ansagen. Betrunken, angetrunken. Richtig. Das ist noch gar nichts. Genau. Noch gar nichts, sagt er. Dann es geht den Abend weiter, ich sag euch von wegen, das endet mit einem zweiten Podcast heute. Ja, also, ja. Das war's erstmal für Metaphorik. Ich lasse die Aufnahme mal laufen, mal sehen, was noch draus wird. Nichts Gutes. Wir sollten uns jetzt schon mal verabschieden, falls wir das später nicht hinkriegen, ja. Genau, damit ich das... Euch noch allen einen wunderschönen Abonniert meinen Kanal, welcher eventuell Videos jedes Jahr hat. Eventuell, vielleicht, wer weiß, vielleicht habe ich Lust. Tschüss. Markus macht jede Woche eins. Also Lixor, sorry. Sein Name ist nicht Markus, sein Name ist Lixor. Ja, das steht auch in meinem Ausweis. Ja. Das, ich glaube, das ist ein gutes Ende. Ja, das war ein sehr schönes Ende. Cringe. Danke. Möchtet ihr jetzt noch was Schönes erzählen? Nein, besser nicht.